Leider, wir sagten es schon, war er nicht darauf vorbereitet, dieser ungeheuerlichen Verschwörung gegen seine Person und seine Bewegung entgegenzutreten. Auch fehlte der Bewegung noch alles, eine philosophische Doktrin, eine Weltanschauung, ein anderes, neues Weltbild. Sie verbrannte völlig, was sich hinter dem deutschen Narzissmus verbarg, und wusste nichts über die wahre Person des Führers. Die meisten ihrer Kämpfer waren katholisch, ohne eine ernsthafte philosophische Bildung. Es wird sie wohl mehr als nur ein Freimaurer unterwandert haben, um schließlich seine finsteren Ziele verwirklichen zu können. Nur der Chef, aufgrund seiner Erinnerung des Blutes, wie wir wiederholt sagten, hätte von oben her geführt werden können durch den Einfluss des Gott-Avatar, der in dieser Welt wiedergeboren werden sollte. Aber diese Erinnerung war ja nur die Hälfte seines Blutes. Und das, was ihm geholfen haben könnte, hat sich zum Schluss gegen ihn gewandt und die unberechenbare Tragödie heraufbeschworen. Ich habe den Chef mit meinem Freund Jason verglichen. Der Unterschied liegt tatsächlich auch im Blut, genau wie bei mir. Jason und ich stammen seitens aller Vorfahren von Spaniern ab. Wenn es je eine Vermischung gegeben haben sollte, dann geschah dies sicher vor Jahrhunderten und wurde gut angeglichen, die Rauheiten und Gegensätze wurden mit der Zeit gemildert. Und der Geist hat da arbeiten können, wie im Falle Jasons, mit Ruhm und Glanz bis zur Grenze, die sich dieser Geist gesetzt hatte. Das westgotische Element, das im Blut der Eroberer und der alten Chilenen vorherrschte, wie im Norden Spaniens, wo meine Familie herstammt, ist physisch an mir am sichtbarsten, so dass ich mich manchmal als den letzten Westgoten Chiles betrachte, der bewusst letzte Verbliebene in dieser Zone des Südpols der Welt, in dieser großartigen antarktischen Gegend. Das Mestizentum ist zumeist eine rassische Sünde. Es bringt nichts Gutes, weder über kurze noch über lange Zeit. Es trat gleichzeitig mit der Involution der Erde auf, mit Beginn der dunkelsten Epoche, die die Hindus Kali-Yuga, Ära der Göttin Kali, die Zerstörerin, nannten. Die Griechen nannten sie das Zeitalter des Eisens, aber auch des Dionysius von Shiva. Die alten Germanen Wolfszeit, Verschlinger Wotans. Als Hitler versuchte, die Welt in das goldene Zeitalter zur Satyr-Yuga oder Krüter-Yuga, zur Wiederkehr der Götter, zu Wotan, zum polaren Hyperboreas zurückzuführen, war es nur richtig, dass er gleichzeitig die Erneuerung der nordischen Rasse als erforderliche Trägerin beabsichtigte, die imstande ist, den wiedererstandenen Gott zu empfangen und zu erkennen. Es war ein erträumtes Ideal, denn die germanische Rasse war auch nicht mehr rein. Deshalb sprach man von der arischen Rasse, ein alter Begriff aus dem Sanskrit, das der zweimal Geborene oder Wiedergeborene bedeutet. Das heißt, der Eingeweihte, der wiedergeboren wird nach dem mystischen Tod, dem Geweihten. Das führt dazu anzunehmen, dass der esoterische Hitlerismus geglaubt hat, dass die höhere Rasse nicht unbedingt physischer Art sein muss wie die heutige, denn die hyperboreische war es auch nicht. Und dass der Endsieg sich nicht hier vollziehen würde, sondern dort und später, schon außerhalb des Kali-Yuga, nach der notwendigen physischen Niederlage, um das Ideal unversehrt zu erhalten. Das bedeutet nach dem Sieg durch die Niederlage. Und in der parallelen Welt, die der UFOs, der Vimanas, in der umgewandelten, entstofflichten Erde, in der Astralerde oder im Stern der Erde nach seiner physischen Vernichtung, in jenem Schicksal des jüngsten Gerichts, das das arische Indien als das Erscheinen von Kalki, der 10. Avatar des Vishnu, auf einem weißen Pferde beschreibt und der esoterische Hitlerismus es in der Wiederkehr des Führers sieht, der, wieder erwacht aus seinem Traum, seinen mystischen Tod im Eise des Südpols, der einmal der Nordpol war, bevor der Polsprung stattgefunden hat, nun wiedergeboren wird. Dies alles kannte der Chef des chilenischen Narzissmus nicht. Deshalb war er nicht in der Lage, sein Leben hinzugeben, ohne jemals umzufallen, standhaft bis zum Ende zu bleiben wie Hitler bei der völligen Hingabe an den hyperboreischen Archetypus, den Gott des Feuers. Ein Gott, der den Chef vom Jenseits aus hätte retten können, wie er es mit Jason tat, diesen auch mit sich nehmend. Das war aber nicht möglich, weil die Register, die Schlüssel seines Blutes, sich auf Konfliktposition befanden, wegen des erst jüngst erfolgten Mestizismus. Fehlgelenkte. Wie wir sagten, wenn der Chef bis zum Ende standhaft geblieben wäre, ohne Verrat zu üben, hätte das Blut seiner Märtyrerschiele wirklich retten können, indem es einen Rhythmus, ein polares Gleichgewicht zwischen dieser heiligen Heimat am Ende der Welt und der höchsten Gegend Europas zwischen dem Nord- und dem Südpol herstellt. Er hätte die erhabensten Pläne seines irdischen archetypischen Vorbildes Adolf Hitler, des germanischen Führers, erreichen können. Auf diese Weise wäre die echte Achse der Pole des esoterischen Hitlerismus gebildet worden. Dinge, Symbole, selten gewordene Bilder, daher sehr gefährlich, hatten sich in Bewegung gesetzt. Doch es fehlte der Körper, das physische Gefäß, Sinn und Geist, die sie hier annehmen konnten. Vielleicht hatte das Schicksal es so bestimmt, dass nur einer diesen ursprünglichen Gipfel, wo Feuerlilien wachsen, zu erreichen imstande ist. Vielleicht genügte einer allein, die Welt zu verwandeln, um die Pole zu vereinigen, denn er würde beide erreichen. Und nur ich bin jetzt hier, ihn zu erahnen, zu deuten, zu entdecken, erschaudernd in der Erinnerung dessen, was war und wieder sein wird, in der ewigen Wiederkehr. Denn ich bin der letzte Westgote des Südpols, ein Priester des Gedächtnisses, der Erinnerung, der Sehnsucht, ein Kriegermönch des esoterischen Hitlerismus, dieser neuen Religion des Menschzauberers, des Menschgottes. Der Chef führte ein asketisches, genügsames Leben. Er trank keinen Alkohol, rauchte nicht, er hatte keinen Sinn für Technik und Mechanik und konnte kein Automobil steuern. Seine Treue zur Ehefrau und Familie war vorbildlich. Er pflegte die innige Verbindung mit ihnen. Doch entbehrte der Chef nicht eines gewissen Sinnes für Humor, der sich vielmehr in einem schneidenden Hohn äußerte, wie bei den Spaniern nie auf Kosten der eigenen Person und wie bei den Chilenen oder Engländern, die über sich selbst lachen. Das Sarkastische lacht über andere. Eigenartige Persönlichkeit. Ich begleitete ihn auf einigen Rundreisen durch das Land. Eines Tages fuhren wir in der Eisenbahn nach Süden. Da erlebte ich, wie er seine Schweigsamkeit, die stundenlang währen konnte, mit einem Blick in die Ferne gerichtet und auf sein Innerstes konzentriert durchbrach, um seine Aufmerksamkeit einem von Tieren gezogenen Karren zu widmen oder einem Zug, der an einer Station gegenüber unserem Zug angehalten hatte. Er machte dabei folgende Beobachtung: Wieso werden diese Kühe nie müde, wenn sie die ganze Zeit zu Fuß gehen müssen? Hierin lag keinerlei Humor, sondern wirkliche Besorgnis um diese Tatsache. Ein anderes Mal, schon zu Zeiten des europäischen Krieges, fuhren wir in einem Auto nebeneinander sitzend. Als wir am deutschen Brunnen des Forestalparkes vorbeikamen und in die Avenida Providencia einbogen, sprachen wir, glaube ich, über die Absage der Deutschen, unsere Kampfzeitschrift zu unterstützen. Da sagte er: »Ich hasse die Deutschen. Hoffentlich verlieren sie den Krieg. Es sind schreckliche Menschen.«